In Südkorea werden die Aktionen zur Forderung nach der Auflösung der pro-amerikanischen konservativen Partei Partei für freies Südkorea Rege durchgeführt. Verschiedene Kreise und Schichten wie die Mitglieder der Bürgerinitiativen und Arbeiterbewegungsorganisationen bildeten eine gemeinsame Organisation namens Bürger, die die Auflösung der Partei für freies Südkorea wünschen und halten jeden Tag vor dem Gebäude dieser Partei Protestkundgebungen und Pressekonferenzen ab. Auf der Pressekonferenz vom 3. Juli verurteilten die Redner, dass die Partei für freies Südkorea auch nach der Verurteilung des Bakun-Regimes und dieser Partei durch 17 Millionen Kerzendemonstranten immer noch ohne Selbstkritik den Kopf hochhalten. Die Protestaktionen werden in verschiedenen Formen und Methoden aktiviert, darunter die Schaffung der Fünfzeilenverse oder das Rattenfangspiel, bei dem der Parlamentarier der Partei für freies Südkorea erschlagen wird. Auf den Homepages, die speziell über die Protestkundgebungen gegen die Partei für freies Südkorea berichten, erscheinen die Fotos und die Beiträge mit verschiedenen Titeln, wie »Der Kampf wird immer heftiger geführt«, die den Kampf aller Kreise unterstützen. Die Protestaktionen werden auch in den angeblichen Hochburgen des Konservatismus wie Daegu und Bezirk Gyeongsang heftig entfaltet.